heißt, was hier passiert, dürfte man tatsächlich öffentlich machen. Der Datenschutz, ja, da könnte noch was passieren, das weiß ich noch nicht. Und der Verfassungsschutz hat nichts wegen dieses Videos mit Hakenkreuzen und allem Drum und Dran gemacht. Ja, aber YouTube müsste doch da irgendwas machen. Keine Nein, Ahnung. YouTube macht nichts. Das ist krass. Du verstehst es nicht. YouTube macht grundsätzlich erst dann etwas, wenn sie massiv auf die Eier kriegen. Entweder rechtlich, dass es so teuer wird, dass es sich nicht lohnt, das Clickbaiting weiter zu unterstützen. Ja, also wenn sie nicht Kohle verlieren, dann lassen sie es stehen. Das ist denen scheißegal. Die sagen, klag doch erstmal, kleiner Wichser. Komm, die Eier hast du eh nicht, die Kohle hast du auch nicht. Komm, mach doch mal. Und wenn du wirklich gegen uns gewinnst, gegen unsere Armada von Anwälten, dann kannst du ja mal gucken. Aber ansonsten klag doch. Unsere Anwaltskosten darfst du ja noch zahlen, wenn du verlierst. Oh, das ist schon echt hart, ey. Alter Schwede. So, das heißt also, es ist ein Gerichtsurteil nötig. So, und jetzt ist die Nummer aber anders. Jetzt hat Blizzard, ich habe mich richtig aufgelehnt. Ich habe auch auf die Fresse gehauen hier verbal allen Leuten, bis zum geht nicht mehr. Das heißt, Blizzard ist auch bombardiert worden mit Tickets gegen mich. Ja? Weil ich wirklich Arschlochwichser Hurensohn ist zu meinem täglichen Sprachgebrauch geworden. Ja, wirklich. Für mich ist jemand, der in die Gilde kommt und dann gesagt hat, ja, mache ich. Und dann irgendwie nicht, habe ich gesagt, Arschloch, was soll der Scheiß? Ja, ich bin direkt so losgegangen, weil ich hasse solche Subjekte, so ein Stück Dreck. Dann habe ich Blizzard mal geschrieben, warum? Und mit allen Links zu allem, was gemacht wurde. Und Blizzard sagt jetzt, Moment, sind ja unsere Spielausschnitte mit drin. Da haben wir ja eigentlich ein Urheberrecht dran. Wir dürfen also entscheiden, ob das da bleibt. Also das eine Video dürft ihr schon mal runternehmen, weil mit Nazi-Sachen und so, da wollen wir nichts mit zu tun haben. So, Nummer 1. Nummer 2, den ganzen anderen Rest gucken sie sich jetzt an. Die gucken sich jetzt aus den letzten 6 Wochen den ganzen Chatverlauf von den ganzen Leuten an, was geschrieben wurde. Und das gibt richtig, richtig, richtig Ärger. Artika, ganz kurz Artika, das habe ich heute gemerkt, ist übrigens auch dabei, gegen uns zu schießen. Aha. Leute an, etc., etc. Der hat mich heute auch angeschrieben. Haben die nicht vorgestern oder gestern auch einen Stream gemacht von ein paar Minuten? Nö, können sie nicht, weil wir waren ja vorgestern gar nicht unterwegs. Nee, das war ein YouTube-Stream und da waren Raid Mission. Nein, ja, da wird gesagt, oh mein Gott! Verschollenes Material! Und wir haben euch hier, es handelt sich da um Raid in der Höllenfeuer-Zitadelle, also ewig lange her, wo sich Leute einen Spaß gemacht haben, es war Ende des Add-ons. Und dann eine Allah Akbar und ich brauche jetzt eine Pause, ich muss einmal nach Mekka beten, ihr müsst auf mich warten und solchen Schrott. und haben das dann zusammengekürzt und der Rest wäre ja, wär nirgendwo veröffentlicht. Das Ding ist aber veröffentlicht gewesen vor ewiger Zeit und ist auch bis jetzt noch dran zu kommen, die 3,5 Stunden und was auch immer. Deswegen, es interessiert eigentlich keine Sau. Es interessiert eigentlich keine Sau. Es interessiert eigentlich keine Sau. Das Einzige, was interessiert ist, dass man, wenn dann zusammenhält. Weil was wir hier wollen, ist nichts Verwerfliches. Man soll pünktlich zum Raid kommen, man soll sich die Bosse angeguckt haben, gesockelt, verzaubert, mit Fläschchen, mit Tränken, Barfood im Inventar, da sein, mitspielen, Fragen stellen, wenn man was nicht kann. Sich die Erklärung dann aber auch anhören und sich bemühen, besser zu werden und nicht sauer sein, wenn der Raid verkleidet wird und man ist für den Rest nicht dabei. Weil man sich sicher sein kann, dass man sich die Woche um einen kümmert, so man ins Teamspeak kommt. Wem das zu viel ist, soll nicht in eine Raid-Gilde gehen, sorry, weil wir erwarten extrem wenig für eine Raid-Gilde. Und ich kenne die Satzung von sehr, sehr vielen Raid-Gilden und ich weiß auch, wie es da abläuft und da bin ich sehr häufig euren Waisenknaben. Und im Raid werde ich mich immer dagegen verwehren zu sagen zu müssen, hey lieber Bibbis, im Kampf, ne? Hey lieber Bibbis, wenn du gleich irgendwann mal ein bisschen Zeit hast, fände ich das total liebenswürdig von dir, wenn du es in Erwägung ziehen könntest, mal zu schauen, ob du nicht im Feuer stehst. Garantiert nicht, heißt Bibbis, raus da! Und damit muss man ab, da muss man abkönnen. Habt das denn verstanden, ihr kleinen Arschlöcher? Ist das verstanden? Ja oder nein? Aufgrund der Tatsache, was ich dir so alles erzählt habe, präservativ, fände ich es aber unglaublich lieb, nett, zuvorkommend, was auch immer, wenn dieses Thema einfach nicht mehr stattfindet. Alles gut. Now we play the waiting game.